Es ist schwer hier in diesem Biss nach oben zu kommen. Doch ist nicht schwer hier in diesem Biss an Drogen zu kommen. Nein, Stimmung negativ, alles ist hier negativ. Immer negativ, immer wieder negativ. Weil bekanntlich nur bei den anderen der Fehler liegt, zeigen wir die Mittelfinger so, dass es jeder sieht. Das ist fick euch hart, das ist fick die Bullen, fick den Staat. Morgen schlafen gehen, fick den Tag. Und fick die anderen, denn ich kenn sie nicht. Nein, und die Leute, die ich kenn, kenn sie nicht. Also können sie nicht. Sie haben Erfolg, Mann, wir gönn's ihnen nicht, gönn's ihnen nicht. Alles, was er kann, könnte ich. Geh mir aus dem Weg oder du wirst weggeboxt. Ich bin ungesund für dich, wie dieses gestreckte Ort. Ich handel nicht mit dir wie mit gestrecktem Ort. Ich schlag dich auf und geh nach Haus. Yo, fick dich mit meinem Block, denn wenn ich einmal Pfeife atze, dann ist Lemmy, Demi, ruft den Nanny, denn die Rapper rasten aus. Jeder hat ihr Frust, aber auch wirklich jeder hat ihr Frust. Hartz IV bringt ihr mittlerweile mehr als ein Job. Guck den Falschen falsch an und der geht schnell an die Decke und die Nutten stehen hier schon tagsüber an der Ecke. Ich decke meinen besten Freund bei den Bullen und ich wette, die Korruption nimmt so schnell kein Ende. Du bist nicht wie ich bin das Unikat, Pate, das ist Haunton-Musik hier. Bei uns ist jeder ein Star, jeder ist ein Star, jeder zweite ist hart. Junge, Junge, hier geht es nur um Geld jeden Tag. Und die Jugend denkt, alles wäre Gold, was glänzt. Doch die meisten Rapper haben gar keine Kohle, Mensch. Ich mache Kohle, Mensch, weil ich nur an Kohle denk. Gib dann die Kohle aus und geh nach Haus. Yo, ich lese die Juice, ich lese die Backspin. Bruder, schau, warum steht so viel Dreck drin? Sie wollten nicht die Wahrheit sehen, wissen nicht wie wir auf der Straße leben. Ich geb nen Fick auf MTV Viva. Jedes Mitglied von uns ist La Familia. Das ist die Crew, die zusammenhält. Diese Crew, die wenn sie fällt, zusammenfällt. Ich habe Atzen auf meiner Seite, gründen die Partei, das wird keine Pleite. APT für das Vaterland, das heißt Atzenpartei. Für das Deutschland, ich geh für das Label, sogar in den Tod. La Familia, mein höchstes Gebot. Haunton Records, das was ich immer war. Der Pate, der Krieger, der ich immer war.